Liebe Eintracht-Fans, wenn jemand immer oben schwimmt und nie unter die Räder kommt, dann ist es auch nicht mehr wie recht, dass man für den ein Schallplatt mischt. Den Satz auf Fußball übertrage, erübericht bestimmt die Frage, wer ist gemeint mit dem Verein? Die Eintracht Frankfurt kann's nur sein. Wie glücklich ist mein Vaterstadt, dass es solch Fußballmannschaft hat. Die Mannschaft gibt's, was kaum verwundet, schon seit dem vorigen Jahrhundert. Man kann's noch in der Chronik lesen. Auf Frankfurts Hundswies war's gewesen. Der FC Kickers kickte da nebst Fußballclub Victoria. Die Männer dieser ersten Zeit waren Gatzet, Kreuzer, Polenk, Streit. Sie waren nebst dem Karl Grömmelbein die Mitgründer vom Verein, der später FFV genannt, als Nordkreismeister wird bekannt und bei der Süddeutschmeisterschaft einen guten zweiten Platz geschafft, bis dann der Erste Weltkrieg kam und Wind ihm aus der Segel nahm. Nach Kriegsend 1920 frühere Erfolge mehr besann sich und hat mit Turnen fusioniert, den Namen Eintracht eingeführt und auf dem Platz am Riederwald zeigte sich deren Könne bald. Sie kam, es konnte ihr keine wehren, erneut zu Nordkreismeister ehren. Mein Meister wurde sie 8 Jahre später. Von allen Fans weiß das noch jeder. Süddeutscher Meister, so viel weiß ich, wurde sie dann 1930. Und 2 Jahre später, gegen Bayern, konnte sie den Titel noch einmal feiern. Zur Fußballmeisterschaft der Welt wurde Rudi Kramlich abgestellt. Der 3. Platz machte schon klar, was das für ein Spitzenspieler war. Und wieder kam ein Krieg dazwischen. Der Fußballsport galt oft zur Frische. Die Eintracht, die begann von vorn, war auch ihren Platz Schutt halt won. Bald konnte sich keiner mit ihr messen. Sie holte den Pokal von Hesse. Dann kam's Vertragsspielerstatut. Auch das tat unserer Eintracht gut. Sie konnte ihr Fußballkunst beweisen auf Spiele, während Auslandsreise wurde nach Spanien, in die Stade und gar Ägypten eingeladen. Und als 1953 dann erneut die Süddeutsche gewann, da kam sie erst so recht in Schwung. Sie hat gar nach Verlängerung die Kickers Offenbach bezwungen, die deutsche Meisterschaft errungen. Seit dem Bundesliga-Start hat sie dort ihren Platz gewahrt. Ist, das sei hier nicht verschwiegen, seit der Zeit nie abgestiegen, sondern nahm im Gegenteil noch an anderen Wettkämpfen teil. Ihr Erfolgssträhnen riss nicht ab, denn der internationale Cup und der Cup vom Alpenland als Gewinner sie bestand. Genug von anno dazumal. Der Sieg im DFB-Pokal gilt's abschließend hervorzuheben. Bestimmt, wenn man noch mehr erlebe. Es überstieg der Chronik Rahme, wollt anführen ich der Spielername, die für ihr Eintracht jederzeit zu große Opfer waren bereit. Die Eintracht Sportgeist praktiziert, in aller Welt ihn präsentiert. Die Eintracht Frankfurt, unsere Dare, ist wie bewiese kaum zu schlare. Die Meisterschaft sollte ihr glücke, dafür will ich die Daumen drücke, denn wer so fair und sportlich ist, der hat's verdient, meint ihn ihr Liesel Christ.